Und wenn der ganze Koks verbrennt, die Asche bleibt uns doch am Ende. Leonore, Leonore, eine Frau wie du, mein Schatz. Leonore, Leonore, ist der Klo an jedem Platz. Zwar bin ich verwöhnt, doch ich gebe zu, keine Frau der Welt ist so wie du. Oh, Leonore, Leonore, gib doch noch ein Küsschen zu. Leonore, Leonore, eine Frau wie du, mein Schatz. Leonore, Leonore, ist der Klo an jedem Platz. Zwar bin ich verwöhnt, doch ich gebe zu, keine Frau der Welt ist so wie du. Oh, Leonore, Leonore, gib mir noch ein Küsschen zu. Doch ich gebe zu, keine Frau der Welt ist so wie du.